Herbert fuhr in die Stadt zu Peter von Breitfeld und kehrte bald. Stolz wie ein Pfau zeigte sie der Besucherin die schönsten Blumen. Und diese Rosen, sind sie nicht wundervoll? Ich habe sie selbst gezüchtet. Auf ganz Etheria gibt es keine schöneren. Sie sind zauberhaft, Picablu. Wir haben einfach zu viel von ihnen erwartet. Menschen ändern sich nur schwer, Ellie.